Ich kam mir oft sehr verloren vor in diesem Zimmer mit den zwei kleinen Kindern und kaum Kontakt irgendwie zu jemand. Aber die Frau, bei der wir untergebracht waren, die war eigentlich sehr nett. Und ab und zu hat sie sich mal um die Kinder gekümmert, abends. Und da bin ich dann halt mal ins Kino. Es war eine ganz seltene Abwechslung. Und ein paar Filme erinnere ich noch sehr genau, mit Heinrich George, Das ewige Herz oder so, von einem Uhrmacher, einem Erfinder, der die Taschenuhr zusammengebastelt hat. Und der George war wirklich ein großartiger Schauspieler. Und die haben ja sehr gute Filme gemacht damals. Auch mit Emil Jannings, wie der diesen Arzt spielte. Das war auch ein Film, den ich damals gesehen habe, als wir evakuiert waren. Den habe ich sogar zweimal gesehen. Weil der Jannings einfach so toll war als Arzt.